£40,000. Thank you very much, sir. £40,000 with Jade on the phone at £40,000. Last chance, selling at £40,000. Der teure Klang vom Wert der Violinen. Ein Feature von Heike Tauch. London, einen Tag vor Auktionsbeginn. Zusammen mit einer Geigensammlerin, die wie fast alle auf diesem Gebiet anonym bleiben möchte, mich aber immerhin über die Schulter und auf die Hände sehen lässt, stehe ich im Anspielraum von Sotheby's. Die Geigen hängen an Aufstellern, darunter liegen die Geigenkästen. Die 4, 5 als besonders wertvoll eingestuften Instrumente werden in einem abgegrenzten Bereich gesondert ausgestellt. Es sind weniger die Künstler als vielmehr die Händler und Sammler, die hier mit großer Konzentration ein Instrument nach dem anderen, einen Bogen nach dem anderen, sprichwörtlich unter die Lupe nehmen. Einige von ihnen, wie auch meine Sammlerin, haben Testspieler mitgebracht. Bei einem fast unmerklichen Naserümpfen, Kopfschütteln oder Schulterhochziehen wird das Instrument kurzerhand im Katalog durchgestrichen. Bei Aussagen wie »ist kernig«, »klingt erdig«, die hat schon was zu erzählen, mit einem Kreuz versehen. Im Anspielraum tummeln sich auch zwielichtige oder vielleicht nur exzentrische Gestalten. Während ein Japaner sehr mittelprächtig, dafür aber unermüdlich ein Cello bearbeitet, unsere Testspielerin schimpft ihn einen Spacko und klagt bereits über Kopfschmerzen, hat sich seit geraumer Zeit eine junge Koreanerin an unsere Fersen geheftet. Ich beobachte ihre verstohlenen Versuche, einen Blick auf die Notizen zu erhaschen, die meine Sammlerin in ihrem Katalog vornimmt. Wen trifft man hier an? Es sind die professionellen Händler, zu deren Business es gehört, sich hier sehen zu lassen. Es sind die obsessiven Sammler, die sich von ihrem beruflichen Alltag freinehmen, um sich mit Hingabe dem Stress der Auktionen auszusetzen. Und last but not least sind es die Spekulanten, die mit dem einen Ziel anreisen, das große, schnelle Geld zu machen. Eines ist ihnen allen gemeinsam. Sie wollen jene Instrumente finden, deren jeweiliger Wert in die Höhe schnellen wird. Doch wie kommt dieser Wert zustande, der als Marktwert ja ganz klar ein finanzieller ist und kein künstlerischer oder handwerklicher, kein ästhetischer oder historischer? Baut er sich aus diesen Werten auf? Was macht ihn aus, den teuren Klang? Was macht eine Geige für einen Menschen wertvoll? Und wenn man dann die Geige gefunden hat, das ist so in seinem Leben, das ist eine Sache, die man abhaken kann, weil ich habe so lange gesucht. Indira Koch, Konzertmeisterin an der Deutschen Oper Berlin. Ich hatte was, war immer so leicht unzufrieden, also war immer beim Üben, wenn man so viele Stunden damit war, immer so eine leichte Unzufriedenheit. Es könnte besser sein, wenn die Geige besser wäre. Und dann hatte ich auch in Carnegie Hall so ein Debütkonzert, weil ich einen Wettbewerb gewonnen hatte. Mein Lehrer kam sofort und meinte, du brauchst nur eine bessere Geige. Es stimmt, es hilft natürlich, ja, und ich habe immer gesucht. Und wenn man aber diesen Schritt gemacht hat, wenn man es irgendwie schafft, und dann ist es natürlich schon ganz toll. Das ist fürs Leben, ja. Dass alte italienische Geigen schnell mehrere Millionen wert sind, beziehungsweise zu einem solchen Preis gehandelt werden, ist heute üblich. Um für Aufsehen zu sorgen, muss daher einiges geschehen. Das gelang 2011 der Nippon Music Foundation. Sie verkaufte ihre Lady Blunt Stradivari über das Online-Auktionshaus Teresio nicht nur für sensationelle 15,9 Millionen Dollar, sondern übergab den gesamten Verkaufserlös an ein Notstandsgebiet, an den Erdbeben- und Tsunami-Hilfsfonds für den Nordosten Japans, den sie selbst eingerichtet hatte. Well, I think it's a wonderful gesture. I mean, it's quite, I think probably a unique gesture so far. Philip Scott, Leiter der Abteilung Musical Instruments bei Bonhams. What they did is quite astonishing, to donate that amount. Was dort geleistet wurde, also einen so hohen, an keine Auflagen gebundenen Geldbetrag in ein Katastrophengebiet zu geben, ist ein bemerkenswerter philanthropischer Akt. Das setzt ein Beispiel für viele andere Institutionen und Individuen, die sich ihrerseits in der Position befinden, Spenden dieser Größenordnung zu verteilen, wenn wieder einmal so etwas Schreckliches passieren sollte. Das eigentlich Interessante am Verkauf der Lady Blunt Stradivari war jedoch weniger die an sich schon unglaubliche Verkaufssumme, als vielmehr der exorbitante Gewinn, der dabei erwirtschaftet worden war. Die Nippon Music Foundation hatte das Instrument nur 3 Jahre vorher für lediglich $10 Millionen erworben. Der Verkauf für $15.9 Millionen entspricht damit einer sagenhaften Rendite von 59%. Natürlich brauchen Sie großes technisches Wissen. Sie müssen Violinen in- und auswendig kennen. Sie müssen selbstverständlich über die großen Perioden im Geigenbau Bescheid wissen, über die italienischen Geigenbauer, die alten Meister, die in unserem Geschäft so immens wichtig sind. Darüber hinaus brauchen Sie große soziale Fähigkeiten. Sie müssen in der Lage sein, mit Menschen umzugehen und Beziehungen zu den Verkäufern aufzubauen, die Bonhams ihre Instrumente anvertrauen sollen. Gleichzeitig müssen Sie die Bieter ermutigen, diese Instrumente dann auch zu kaufen. Sie müssen kenntnisreich darüber sprechen können und die Verkäufer genau informieren, wie so eine Auktion abläuft. Davon handelt der Film auf unserer Website, damit man sich ein Bild davon machen kann, was wir eigentlich tun. Es ist ein ziemlich undurchsichtiger Bereich des Kunstmarkts. Damit also entsprechend hoch geboten wird, müssen Sie bei den Bietern das Vertrauen erzeugen, dass sie auch das bekommen, was wir sagen, dass es sei, und dass unser Fachwissen ausreicht, um die Authentizität der Instrumente zu garantieren. Ich lerne Philip Scott auf einem Schätzungstag im Kempinski Hotel in Berlin kennen. Meine Geige, eine alte französische und mittlerweile 33 Jahre in meinem Besitz, habe ich zur Begutachtung mitgebracht. Im Grunde nur, um zu sehen, wie so etwas funktioniert. Meine Eltern hatten sie damals für 800 Ostmark erworben. Würde sich jetzt jedoch herausstellen, dass ihr geschätzter Marktwert um $1 Million oder Pfund läge, würde ich mein Leben neu überdenken. Das Instrument verkaufen und als Millionärin um die Welt jetten. Oder das Instrument behalten, an vielversprechende junge Musiker verleihen, damit es versichert ist und regelmäßig gespielt wird, gute Presse bekommt und seinen Wert vermehrt. Natürlich könnte ich auch alles beim Alten belassen und weiter Features für den Rundfunk verfassen. So I've picked it up, I'm holding it in my hands, and I'm looking at it carefully. Also, ich habe die Geige in die Hände genommen, halte sie und schaue sie mir genau an. I'm going to measure it to see what the length of back is. Nun vermesse ich sie, um herauszufinden, welche Rückenlänge sie hat. So it's 360 millimeters. Es sind 360 Millimeter. Aber ich wollte eigentlich noch was zum Wert sagen, weil ich finde, das ist sehr interessant, was der Wert dieser Instrumente, warum ist der eigentlich so hoch? Warum ist eine Geige immer was Besonderes? Und jeder, der irgendwo eine Geige findet, denkt sofort, er hat was ganz besonders Wertvolles. Ich meine, es ist ja eigentlich ein Gegenstand wie jeder andere, sollte man erstmal meinen. Ich sitze in Wien, in der Werkstatt des Geigenrestaurators Marcel Richters. 20 Jahre lang bis 2005 arbeitete er als Werkstattleiter bei Dietmar Machold. Dessen Unternehmen Machold Rare Violins mit Sitz in Bremen und Niederlassungen unter anderem in Wien, Zürich, New York, Seoul hatte weltweit einen guten Ruf. Und Machold galt als einer der wichtigsten Stradivari-Experten. Allerdings kam er mit seinem Geschäftsmodell auf Abwege und wurde 2012 wegen krimineller Machenschaften zu 6 Jahren Haft verurteilt. Es gibt ja auch kein anderes Musikinstrument, außer die Instrumente der, sagen wir mal, der Geigenfamilie, also Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass zum gewissen Grade, die ihren Wert steigern. Das ist der entscheidende Unterschied zu allen anderen Musikinstrumenten, sagen wir jetzt mal. Das heißt, die Geige wird ja eigentlich in eine Domäne des Kunstwerks erhoben. Und das liegt aber ja nicht nur daran, dass sie irgendwie besonders schön aussieht oder so, sondern es liegt eigentlich an der Konstruktion, an der Grundidee dieses Instruments. Und ich glaube, das ist das, was die Geigenfamilie so wertvoll in den Augen oder in der Wahrnehmung der Menschen macht, dass wir es hier mit einem Objekt zu tun haben, was im Grunde genommen kein Ablaufdatum hat. Das heißt, Eine Gitarre ist nach 200 Jahren quasi nicht mehr spielbar und nicht mehr rettbar. Oder nur mit allerhöchsten Kunstgriffen, eine Flöte, ein Klavier, die spielen sich alle ab und sind irgendwann nicht mehr brauchbar. Und die Streichinstrumente werden immer besser. Also an dieser Geige, was mir so vorgefallen hat, die E-Saite. Die E-Saite ist ganz speziell, die hat einen ganz, ganz schönen... Seite ist ganz fein und ganz kristallklar. Die hat mir eigentlich... sehr sensibel und fein, da ganz oben. Das ist die stärkste Seite, glaube ich, also, die hohe Seite. Klar, wenn man Geigen ausprobiert, will man immer die Kraft testen im Saal. Spielt immer... sich was auf der G-Seite an, um zu schauen, hat die Geige Kraft. Meistens guckt man, ob es einfach für einen Solist kraftvoll genug ist, das Instrument, dass man gegen das Orchester den großen Klang ankommt. Also ich habe es aber nicht mal im Saal getestet. Ich war einfach nur, ich mochte den Klang. Ja. Manchmal klingt eine Geige am Ohr auch ganz anders. Also die Stradivari sind am Ohr meistens gar nicht so laut, aber die tragen ganz weit. Und diese Geige hat für mich alles, weil die hat Kraft, Stärke, die spricht gut an und die hohen Töne sind so sensibel. Und also für mich, das war meine Traumgeige. Ich habe die nach 4-5 Jahren gesucht und dann habe ich die gespielt und gesagt, ah, das ist die richtige. How we find them, we travel a lot. James Buchanan. Viele Jahre arbeitete er für Christie's und Bromptons. 2012 gründete er Amati, eine internationale Plattform für Streichinstrumente. In the last 6 months I've been to Manila, Korea, North America twice. South America. Wir reisen viel. In den letzten 6 Monaten war ich in Manila, Korea, zweimal Nordamerika, Südamerika, wo wir ausgeraubt wurden, und überall in Europa. Man reist ununterbrochen, setzt Anzeigen in die Zeitungen, bietet kostenfreie Schätzungen an, in der Hoffnung, dass die Leute darauf reagieren. Und es funktioniert. Das ist jetzt die 4. Auktion dieses Jahr. In den letzten 9 Monaten haben wir Instrumente im Wert von etwa 2 bis 3 Millionen Pfund verkauft. Es läuft also, aber es erfordert Mühe, Instrumente zu finden. Wir befinden uns in dem wahrscheinlich wertvollsten Raum Bromptons. Hier werden die Instrumente zwischengelagert, die auf der letzten Auktion verkauft und noch nicht abgeholt wurden. Hier werden die besonders wertvollen oder, um es kaufmännisch auszudrücken, hochpreisigen und noch zu versteigernden Instrumente und Bögen aufbewahrt. Letztere möchte ich genauer betrachten. So this is the Galliano cello and it is the messiah of Galliano's. Das ist ein Galliano cello, mehr noch, das ist der Messias unter den Galliano's. Es ist in perfektem Zustand, so als hätte es jemand vor 250 Jahren in den Schrank gelegt und es hätte sich bis heute der Originalzustand erhalten. Es ist vollkommen. Wir rufen eine Menge Geld dafür auf. Aber das ist die reine Perfektion. How much? 420.000 Pfund. So, it's not bad. An old lady I've known now for almost a decade. Eine alte Dame, die ich nun seit fast 10 Jahren kenne, rief mich an und bat um ein Treffen. Das Cello hier lag einfach in ihrem Wohnzimmer herum. Das war wirklich aufregend und ich war natürlich froh, die Fahrt nicht umsonst unternommen zu haben. Und diesen Bogen sollten Sie sehen. Er stammt vom Stradivari unter den Bogenmachern von François Xavier Tourte. Sie sind selten. Sie sind unglaublich selten. The last golden tortoiseshell. Der letzte dieser Bögen, der auf eine Auktion gelangte, wurde 1988 für 18.000 Pfund verkauft. Das ist also eine Sensation. Die Qualität des Holzes ist fantastisch. Er ist aus Pernambuco-Holz, das heute unter Naturschutz steht. Man darf keine Bäume mehr fällen, also werden solche Bögen immer seltener. Und so Bögen wie diese werden immer rarer und rarer. Oh, ich hatte das Angebot in New York von Jacques Francais, der mochte mich. Ich ging da ab und zu so hin, Geigen ausprobieren und so. Ich habe eine Strat für sie zu spielen und ich hatte so Angst. Ich habe gesagt, nein, ich will die nicht so. Ich habe die nicht genommen, in New York rumzulaufen, Subway und so. Und ich habe einfach gesagt, nein, ich will die nicht spielen. Und meine Frau war nur so, bist du total verrückt? Du hast dieses Angebot, so, du musst das machen, aber ich wollte es nicht. Das ist schon eine verrückte Vorstellung. Eine Studentin bewohnt in New York ein winziges Zimmer, da sie sich ein größeres nicht leisten kann, hat neben sich aber eine Stradivari liegen, die mehrere Millionen Dollar wert ist. Was hat der Stradivari, Amati? Stradivari? Ah, herrlich. Endlich mal wieder Stradivari. Umgeben von Geigen, Geigenbögen, von Werkbank, Werkzeugen und Kisten mit Ersatzteilen steht Geigenbaumeister Rainer Leonhardt in seiner Werkstatt in Mittenwald. Der Geigenbauwerkstatt, die 2012 mit dem Bayerischen Exportpreis ausgezeichnet wurde. Durch den heute kleinen Ort Mittenwald am Karwendelgebirge, kurz vor der Grenze zu Österreich, führte im Mittelalter die wichtige Handelsroute Augsburg-Venedig. Also ich bin absolut unmusikalisch. Meine Mutter ist gestorben im Alter von 90 Jahren, hat das Ding unterlassen und jetzt war ich als Schülerin gespielt. Ich schätze, im Jahr 1935 hat sie es benutzt. Gut. Aber was es wert ist. Mittenwald war ein wichtiger Umschlagplatz, in dem sich Ende des 17. Jahrhunderts Matthias Klotz niederließ und die Geigenbautradition begründete. Durch günstiges Klima und gutes Holz in relativer Nähe avancierte Mittenwald zum deutschen Cremona. Noch heute gibt es hier neben einer Geigenbaufachschule 10 Geigenbaumeister. Schloss hat er selber aufgebrochen. Oh. Also ich muss Sie jetzt schon enttäuschen, Sie müssen noch weiterarbeiten. Sie sind kein Millionär jetzt nach diesem Stück hier. Es ist auch keine Stradivari, sondern eine Amatus. Das steht da drin. Das ja, eben. Aber es ist eine Kopie. Ne? Ja, es ist eine Amatus-Kopie. Und mit wunderschönen Haarmilben und Motten drin, ein ganzer Zoo und ein ganzer Zirkus ist da. Bei das eBay, das alles. Ja, das war im Speicher gelegen. Motten. Ja, ja. Ich habe bei eBay gesehen, was dafür so geboten wird. Da dachte ich, das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Ja, ja. Was wird denn bei eBay dafür geboten? Hängt da von der Qualität ab. Es schwankte, diese Copy of Amate schwankte zwischen 99 Euro und ungefähr, ich glaube, 800, 900. Aber deswegen, das war bei eBay, aber da ist wahrscheinlich schon in besserem Zustand. Die schaut ja etwas traurig aus. Die hat ihre schönsten Zeiten schon hinter sich. Mit Sicherheit, ja. Aber sie hat mein, ja. Also das ist eine Geige aus dem böhmisch-sächsischen Musikwinkel, aus Markneukirchen, Klingenthal, aus der Gegend da drüben, ist eine Kopie, die in Manufaktur, also ja, heutzutage sagt man wunderschön gesagt Manufaktur, früher hat man Fabrikgeige gesagt, ist auch nicht handlackiert, sondern ist gespritzt. Sind in mir juckt es gleich vor lauter Motten. Das gibt's ja nicht, das sieht man sogar. Das sieht man, weil die Haare vom Bogen hier abgefressen sind. Ach, die vertragen den Lack nicht? Doch, die Motten, die fressen die Haare. Weil sie hier lackiert und gespritzt ist, das sieht man. Das ist gespritzt, nicht mit der Hand, sondern mit der Maschine gespritzt, damals schon. Und diese Instrumente sind eben in extrem großen Stückzahlen hergestellt worden. Da liegen Sie mit Ihrer Sache bei eBay ziemlich richtig. Wenn Sie sowas bei eBay heute verkaufen, dann kriegen Sie vielleicht 200 Euro dafür. Dann ist es gut. Ja. Und mehr werden Sie. Aber nicht in dem Zustand. Das ist fraglich. Also ja, gut, aber eine Frage an Sie. Also, ich bin kein Internet-Fanatiker. Ja, ja. Also, ich bin eigentlich an der Geige eher nicht interessiert. Am Ende kauft Rainer Leonhardt die Geige für 100 Euro, um sie neu herzurichten. Die überholte Violine wird er dann zum Kauf anbieten. Aber es ist eine alte deutsche Geige und da ich größten Wert drauf lege, bei mir keine chinesischen Sachen zu verkaufen, die mit Kinderarbeit irgendwo zusammengeschustert werden, kaufe ich lieber eben solche Geschichten hier für 100 Euro ein, richte dann jetzt 200, 300 Euro rein und dann werden sie eben zwischen 500 und 800 Euro verkauft. Das sind anständige Instrumente zum Anfangen für den Schüler, sind sie allemal gut und ja, die Leute nehmen das eigentlich ganz gern an. Die Geige ist ungefähr 100 Jahre alt oder 80 Jahre, keine Ahnung. Und ist mir lieber wie so eine skurrile asiatische Sache. Ja, ich habe hier nichts. Ich habe nur die kleinsten Sachen, also Viertelgeigen und halbe Geigen, da kommt man fast um die Chinesen nicht mehr drum rum. Das ist früher alles in Tschechien hergestellt worden und so, aber das sind ja die meisten pleite, weil einfach alles aus China kommt zu solchen Preisen, wo es ja, es ist einfach unglaublich. Und wenn du heute eine Geige kaufst bei Lidl oder bei Norma oder bei Aldi für 49,99, liegen die da an der Kasse mit Kasten und Bogen, da kommst du einfach nicht mehr mit. Ja. Ist natürlich Schrott, es ist richtiger Schrott, aber es gibt's. Ja, und es gibt auch viele, die es kaufen. Die kommen dann zwar zu uns und sagen, hier, ich habe für 49 Euro eine Geige gekauft. Dann sage ich, okay, ich richte sie daher, kostet 300. Und dann sagen die, ja, bist du verrückt, die hat ja bloß 50 gekostet. Dann sage ich, dann spiel drauf, so wie sie ist. Und dann sage ich, ja, so kann ich nicht spielen, weil sie nicht funktioniert. Und dann sage ich, ja, dann musst du was überlegen. Ein normaler Satz Saiten, ein guter Satz Saiten oder ein durchschnittlicher Satz Saiten kostet zwischen 50 und 70 Euro. Ja, was soll ich dann mit einer ganzen Garnitur für 50 Euro machen? Sogar im Mittenwald. Bin extra hingefahren in die Norma bei uns und hab's mir angeschaut. Dann waren da 10 Stück gelegen und Wunder über Wunder, eine Woche später waren nur noch 2 da. Also müsste ja jemand gekauft haben, sogar bei uns. Ist halt so. So I'm going to have a look inside with my little torch to see what evidence, if any, is in there. Nun schaue ich mit Hilfe meiner kleinen Lampe hinein, um herauszufinden, ob und wenn ja, welche Hinweise es dort gibt. Also diese Geige ist von J.B. Jean-Baptiste, steht in den Guadagnini. Und ehrlich gesagt, ich stand immer auf Guadagninis. Ich habe damals schon, als ich in Basel aufgewachsen war, war eine Geigerin, Ulrike Matte, und die hatte auch einen. Und ich habe immer gesagt, so eine Geige will ich mal. Also das, dieser Klang, das war mir eine Guadagnini, das hat mich immer am meisten berührt, das war mein Traum. Und diese Geige, ja, das ist eine aus 1751 und hat... ja, sehr gute Papiere auch dazu, und damals konnte ich meine andere Geige verkaufen und den Restbetrag abbezahlen. Also dafür könnte man auch ein kleines Häuschen oder so kaufen, würde ich schon sagen. Ich hatte großes Glück, dann noch ein, wie sagt man, so ein Loan zu kriegen aus der Schweiz von so ein paar Sponsoren von mir ohne Interest. Das hat auch ein bisschen geholfen, und die andere Geige. Also es kamen ganz, ganz viele wichtige Sachen gleichzeitig zusammen. Ja, erstmal das Instrument zu finden, sich zu verlieben und einfach zu wissen, dass man die will. Das ist schon mal das Allerwichtigste, aber dann die Finanzierung, und da hatte ich wirklich Riesenglück. Das sind die Papiere, die guten Papiere, die letztendlich den Marktwert eines Instruments bestimmen. Sie zertifizieren seine Echtheit, bestätigen die Herkunft und geben dem Eigentümer Sicherheit über seine Investition. Seit Jahren gehe man dafür am besten zu Charles Beer nach London, meint Indira Koch. Beer, der das Geigenbauhandwerk übrigens in Mittenwald erlernte, ist spezialisiert auf alte italienische Instrumente. CNN bezeichnete ihn als den König der Geigenhändler. Die New York Times als den weltweit angesehensten und geschätztesten Authentisierer. Ich will mich nicht mit Herrn Beer vergleichen. Gutachten in unserem Metier ist natürlich eine etwas heikle Geschichte. Erstens mal kann sich jeder, der will, Gutachter oder Experte nennen. Und zum Zweiten ist es so, dass im Grunde jeder, der Expertisen schreibt, auch handelt. Das ist natürlich per se schon mal eigentlich keine sehr gute Voraussetzung. Aber es gibt einfach keine unabhängigen Gutachter. Ich weiß nicht, wie weit das in der Kunstszene sonst wirklich der Fall ist. Wahrscheinlich haben alle auch immer, man schafft ja Werte durch Gutachten und da muss man, kann man natürlich mehr oder weniger verantwortungsbewusst mit umgehen. Also ich denke Gutachter, also ich bin in dem Sinne Gutachter oder Experte geworden, weil die Leute meine Meinung eben sehr häufig einholen und das dann auch manchmal schriftlich haben wollen. Also es sind eigentlich die anderen, die einen zum Experten machen. Bis vor wenigen Jahren galt auch Dietmar Machold als integrer Geigenexperte und erfolgreicher Händler. Er entstammt einer angesehenen Bremer Familie, in der Geigenbau und Geigenhandel seit Generationen betrieben wurde. Machold lebte von 1997 bis zu seiner Verhaftung 2011 auf Schloss Eichbüchel bei Wien. Durchaus kein unwichtiger Ort, oft wird er als Geburtsort der Republik Österreich bezeichnet. 2005 erhielt Dietmar Machold sogar das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Er wurde von Landeshauptmann Erwin Pröll als Weltbürger bezeichnet. Es waren sicherlich auch diese Worte und Würdigungen, die Machols Ansehen in der Öffentlichkeit deutlich weiter steigerten und ihm ermöglichten, zum Beispiel Bankkredite zu Bedingungen zu erhalten, die den üblichen Geschäftsgepflogenheiten hohn sprachen. Thank you very much indeed. 1535, about 78, probably by Bocquet. Again, 2,000 pounds to start this one, £2,000. Viele Banken schmücken sich damit, als Kunstförderer oder gar als Sammler aufzutreten, indem sie in besonders wertvolle Instrumente wie Stradivaris, Guarneris, Amatis investieren und sie an Künstler verleihen, die sich ein solches Instrument selbst nicht leisten können. Natürlich setzen die Banken dabei auf die Wertsteigerung solcher Instrumente, ohne sich jedoch immer ausreichend fachliches Wissen oder Rat eingeholt zu haben. Im Fall Machold vertrauten sie allzu häufig allein der Schätzexpertise ihres Kreditnehmers, sicherten sich zwar das Vorbehaltseigentum, vertrauten das Instrument aber sogleich wieder ihrem Kunden an. Mit anderen Worten, Machold erhielt einen Millionenkredit, für den er zum Beispiel einer Bank ein Instrument verpfändete, dessen Wert er vorher selbst festgelegt hatte. In einigen Fällen hatte die Bank das Instrument nicht einmal gesehen. Dass Machold dann noch selbst über das Instrument verfügen konnte, verwundert fast nicht mehr. Im Wiener Gericht hörte ich deshalb die Verantwortlichen über Stunden immer wieder Sätze sagen wie: Das habe ich nicht gewusst. Das ist mir nicht in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob irgendwas vereinbart worden ist. Es gab Gespräche, keine Korrespondenzen. Die Geige sollte doch gespielt werden. Es ist schwierig, in der Liga Gutachter zu finden. In Österreich ist Herr Professor Machold der Einzige, der Instrumente verkaufen kann. Wir haben angenommen, dass das Instrument greifbar ist. Wir haben nicht angenommen, dass das Instrument weg ist. Deshalb haben wir auch nicht gefragt. Man glaubte alles und prüfte nichts. Mit dieser vielleicht nicht ganz unsympathischen, professionell aber höchst bedenklichen Verfahrensweise vergeigten die Banken das Spiel. Die Sparkasse Bremen verlor mehr als 5,5 Millionen Euro. Unikredit rund 8 Millionen. Die BAWAG fast 6. Die erste österreichische und Wiener Neustädter Sparkasse zusammen rund 2,3 Millionen. Die Hypo Alpe Adria um die 1,6 und die Kärntner Hypo rund 3 Millionen Euro. Um nur einige zu nennen. Machold hatte in vielen Fällen die Instrumente längst weiterverkauft. Oder sie besaßen einen weit geringeren Wert, als der Gutachter und Kreditnehmer in Personalunion der Bank gegenüber behauptet hatte. Auch der Masseverwalter im Insolvenzverfahren, Jörg Beirer, sieht sich vor ein Nichts gestellt. Und im Insolvenzverfahren hat sich also herausgestellt, dass die Geigen, die also Millionen kosten, nicht vorhanden sind. Also es wurden keine Mitteilungen gemacht, wo die Geigen sind, beziehungsweise wenn sie wo waren, waren sie dort nicht. Und wer Eigentümer ist, habe ich auch nicht bekommen. Ich kann derzeit also, so wie das Gericht, nur feststellen, diese Geigen sind nicht vorhanden. Nun, nachdem ich keine Informationen habe, wem die Geigen gehören, die angeblich gehandelt wurden oder mit denen also Geschäfte gemacht wurden, noch ich irgendwelche Anhaltspunkte habe, wo sie sind und wer sie hat. Und wenn ich wem angeschrieben habe, dass eine Geige hat, die mir gehört, also der Masse gehört, dann habe ich meistens einen furchtbaren Brief bekommen, dass er nachweisen kann, dass ihm das gehört und nicht dem Machholz. Und ich soll aufhören mit diesen Blödheiten und damit war die Geschichte erledigt. Was soll ich tun? Ich habe keine Dokumente, ich habe keine Unterlagen. It has a brand mark on the inner back. Sie hat einen Zettel auf der Innenseite. And it's a collector's stamp, is it? Yeah. Ist das ein Sammlerstempel? Ja, interessant. Interesting. Steht da Collection de Dr. Hell in Paris. So, does that say Collection of Dr. Hell in Paris? Interesting. But I don't think that's the maker. Aber ich glaube nicht, dass dies der Geigenbauer ist. Ich glaube, darüber müsste man noch genauer nachdenken. So, wo waren wir stehen? Bei der Gier, ja, Gier, ein unerschöpfliches Thema. Also ich meine, es ist irgendwie, denke ich, sollte im Ermessen eines erwachsenen, verantwortungsbewussten Menschen sein, dass er irgendwie mit seiner Gier irgendwie moderat umgehen lernt und halt irgendwie, ich meine, es muss irgendwie die idealen, sagen wir mal so, die idealen Geschäfte sind die, wo jeder einen Vorteil hat und wo jeder gut aussteigt und wenn man generell versucht im Leben sich so zu verhalten, dass nicht irgendwie ein Übergewicht nach einer oder der anderen Seite entsteht, dann sind das Dinge, die ja auch zu einem zurückstrahlen. Also die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht. Und es lebt sich sehr viel besser damit und man endet dann halt auch nicht in so einer Situation wie manche, die jetzt häufig in der Presse zu finden sind. Das liegt jetzt auch schon 35 Jahre zurück. Es gab damals schon einen Geigenhändler, der auch sich verwickelt hat in Betrügereien und wo es dann zu einem Prozess kam, wo er dann für 4 Jahre ins Gefängnis kam. Das war auch eine Geschichte, wo er begonnen hat als Händler und dann immer wertvollere Instrumente gehabt hat und versprochen hat, die zu verkaufen zu horrenden Preisen. Das hat er bei mir auch gemacht. Er hat meine Guarneri für einen Monat genommen, weil er gemeint hatte, er hätte einen sehr reichen Käufer, der unglaublich viel zahlen würde dafür. Und ich war nicht ganz glücklich mit der Geige damals, wollte sie umtauschen gegen eine Stradivario und so. Und mit dem Geld hätte ich das auch können. Und weg war sie. Michael Schnitzler, bis 1983 Konzertmeister der Wiener Symphoniker und bis zu seiner Pensionierung Professor für Violine an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Zudem ist er der Enkel des Dichters Arthur Schnitzler. Ich lerne ihn in der Werkstatt von Marcel Richters kennen. Der Termin verstrich und er hat die Geige nicht zurückgebracht und dann hätte ich ihn treffen sollen. Er hat gesagt, er bringt das Geld mit. Dann ist er gar nicht gekommen. Dann ist er nach Wien gekommen, hat wieder das Geld nicht mitgebracht. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass er das mit mehreren Leuten gemacht hatte und dass der Solocellist der Berliner Philharmoniker verwickelt war und der Primarius vom Amadeus Quartett und ein berühmter Solist. Und also viele Leute hatten ihre Instrumente ihm gegeben und er hatte sie dann woanders hin verkauft und das Geld nicht weitergegeben. Und diese Geschichte scheint sich immer wieder zu wiederholen, was ich nicht ganz verstehe, weil die Geigenhändler an und für sich ehrenwerte Leute sein sollen und sie verdienen sowieso genug an Kommission. Also notwendig ist es nicht. Dieser Mann, der hieß Peschke, und der hat auch dann mit dem vielen Geld, das er bekommen hat für den Verkauf von Stradivaris und so weiter, hat er sich bereichert und er hat dann es immer in einer Suite in München abgestiegen und ist mit einem Privatflugzeug herumgeflogen, alles auf Kosten der Betrügerei, hatte sich dann ein Schloss gekauft, dann ist einmal die Zollfahndung gekommen, da hat er die Zugbrücke hochgezogen und also es hat viele Geschichten gegeben. Letztendlich habe ich ihn angezeigt, so wie die anderen auch. Und ich musste dann aussagen in Darmstadt bei Gericht, da ist er in Handschellen vorgeführt worden, was so sehr merkwürdig war. Und er ist dann schließlich ins Gefängnis gekommen. Nur ist er dann nach 4 Jahren draußen gewesen. Und die Instrumente, ich habe meine Guarneri nie wieder gesehen. Also letztendlich passieren solche Dinge, wenn, sagen wir mal, die Liebe fürs Geld größer ist als die Liebe für das, was man eigentlich zu tun da ist. und dann einfach die Dinge aus dem Ruder geraten. Well, I don't. There's always risk in business, but there's no risk, no reward. Nun, das Geschäft ist niemals frei von Risiko. Kein Risiko, keine Belohnung. Aber wenn Sie die angemessenen Vorkehrungen treffen, was die meisten Leute tun, dann gibt es keinen Grund, warum Ihr Risiko nicht belohnt werden sollte. In den meisten Fällen trifft man seine Vorkehrungen, in manchen mehr als in anderen, und so kann man die Fallstricke vermeiden. Wir vergessen niemals, dass unser Geschäft sehr vom eigenen Ermessen abhängt. Wenn wir glauben, dass wir bestimmte Wege nicht nehmen sollten, nun, dann nehmen wir sie einfach nicht. Wir sagen einfach, danke, das war's. Wir können Ihnen nicht helfen. Beim Geigen bauen kann man nicht viel innovativ machen, weil die Geige seit 300 Jahren immer gleich ausschaut. Aber das Bewerben von seinem Betrieb, die Homepage, die Newsletter, Facebook, was weiß ich, keine Ahnung, eBay, das sind einfach Sachen, die man bis jetzt als Geigenbauer so gut wie nicht genutzt hat. Und ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Und das ist einfach, die heutigen Medien kann man einfach nicht mehr verschweigen. Das geht einfach nicht mehr. Man kann der beste Handwerker sein, aber wenn man das nicht irgendwo anpreist und verkaufen kann, dann nützt es einem halt nichts, wenn man es nicht verkauft. In den letzten 20, 30 Jahren hat eine völlige Umstrukturierung des Geigenmarktes stattgefunden. Jederzeit sind detaillierte Informationen über Instrument und Händler im Internet abrufbar. Der Onlinehandel wurde selbstverständlich. Der Fall des Eisernen Vorhangs brachte kapitalkräftige Kunden. Wurde auf diese Weise der Markt einerseits transparenter, bietet er andererseits dem nicht ganz legalen Handel ein neues lukratives Spielfeld. Dietmar Machold, überdies Sammler wertvoller Kameras, Uhren und Autos, wusste das zu nutzen. Auf der Suche nach immer neuen Möglichkeiten, um seine Geldlöcher zu stopfen, entwickelte er ein am Beispiel des Finanzmarkts orientiertes neues Geschäftsmodell. Er fragmentierte ideell ein Instrument, um für die einzelnen Anteile Käufer zu finden. Well, I mean, probably you know Mr. Machold's situation at the moment, which is not a jolly one. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Herrn Machholz' Situation im Moment nicht die erfreulichste. Er muss alle möglichen Untersuchungen für unterschiedlichstes strafbares Fehlverhalten über sich ergehen lassen, die man am besten nicht kommentiert, bevor nicht irgendein Ergebnis feststeht. Aber ich glaube, wenn man anfängt, Instrumente in diesem Ausmaß zu kommerzialisieren und zu verbriefen, begibt man sich auf ein äußerst schwieriges Gelände. Wenn Sie einfach mal daran denken, wie viele Regulierungsbehörden es allein am Londoner Finanzmarkt gibt, um Verbriefungen zu regeln, und bei Musikinstrumenten gibt es nichts davon. Ich glaube, dass Musikinstrumente eben wie Instrumente behandelt werden sollten. Es ist nichts falsch daran, dass jemand 100% eines Instruments besitzt. Aber ich glaube, wenn Sie anfangen, den Besitz aufzusplitten, dann steigern Sie damit auch die Möglichkeit des Missbrauchs. Diese Dinge sollte man so einfach wie möglich halten. Um Komplikationen zu vermeiden, um Gegenanschuldigungen und um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Denn wenn man erst einmal anfängt, sich einzumischen, wenn beispielsweise jemand in Hongkong ein Drittel an einem Instrument besitzt, jemand in San Francisco ein weiteres Drittel und jemand in Adelaide das dritte Drittel, nun, wie wollen Sie das handhaben? Wie wollen Sie das Objekt schützen und versichern? Wer ist letztendlich sein Besitzer? Das setzt eine Verteilungsform des Besitzverhältnisses voraus, die bislang noch niemand gefunden hat. Ich glaube auch nicht, dass es geschehen wird. Nicht auf unserem und nicht auf anderen Gebieten des Kunstmarkts. Ich halte das für eine leicht alarmierende Situation, die vermieden werden sollte. It's a slightly alarming situation, which I would avoid. Ja, also hier sind wir jetzt in unserem Holzlager. Hier liegen die ganzen Sachen, die einfach für uns, ja, fürs Überleben wichtig sind. Wenn du keine, ich sag's immer so, wenn sie zu Hause kochen und kaufen nichts Vernünftiges ein, dann können sie auch nichts Vernünftiges kochen. Und wenn ich kein vernünftiges Material habe, dann können wir auch keine vernünftige Geige bauen. Das ist ganz einfach. Gell? Das Holzlager eines Geigenbaumeisters. Es ist das Herzstück seiner Werkstatt. Sein Geheimnis. Sein Kapital. Was ranken sich nicht für Geschichten und Theorien um das Holz, das Stradivari verwendet hat? Damals soll eine kleine Eiszeit geherrscht haben, weswegen sich eine bestimmte Holzqualität herausbildete. Oder Stradivari habe das Holz nur in bestimmten Mondphasen gehauen. Oder es musste über den Fluss transportiert werden, weswegen es unfreiwillig lange im Wasser blieb und so weiter. Das Holzlager eines Geigenbauers wird von Generation zu Generation weiter vererbt. Wie hoch ist dein Wert? Sehr hoch. Das darf man nicht dran denken. Weil das Problem ist, wenn das hier brennt, dann du kannst es ja im Grunde so, wie es jetzt hier liegt, nicht kaufen. Weil du kannst kein altes Holz, du kannst schon altes Holz kaufen, aber es kostet halt einfach das Zehnfache von dem, wie wenn du es frisch kaufst. Und kein Holzhändler oder kein Geigenbauer verkauft dir gern altes Holz. Drum ist es halt bei uns auch so, wir kaufen das Holz frisch, da steht drauf 2006 und dann weiß ich, es ist von 2006. Ja? Wenn dir jetzt jemand sagt, ja, das Holz, das ist ja schon 20 Jahre alt, dann sag ich, ja, wie willst du es denn beweisen? Ja? Er sagt es halt. Und für mich ist es wichtig, dass es wenigstens 10, 15 Jahre liegt, weil einfach das Holz in sich verknöchert. Das heißt, die Holzzellen, die Holzstruktur setzt die Mineralien an die Holzzellwände ab, durch das wird das Holz härter. Durch das, dass es härter wird, kann man die Platten dünner machen. Und durch das, dass die Platten dünner sind, schwingt es besser. Und durch das, dass es besser schwingt, klingt es besser. Also das ist der Grund, warum eigentlich Holz so lang lagern, weil es kann mir ja niemand erzählen, dass ein Holz nach 2 Jahren nicht trocken ist. Jedes Holz für den Kachelofen, was ich 2 Jahre richtig vernünftig irgendwo an einem luftigen Platz hinlege, ist nach 2 Jahren noch ein trocken. Ja? Aber es ist noch eine gewisse Feuchte trotzdem im Holz drin, in den Zellen, und die Mineralien brauchen einfach länger, bis sie sich absetzen an den Zellwänden, und deswegen lege ich Wert darauf, dass es natürlich getrocknet ist. Beim Geigen ausprobieren versucht man immer Brahms. Im Gegensatz zur Praxis vieler kreditgebender und nun in Millionenhöhe betrogener Banken will ich mich nicht nur auf ein einzelnes Gutachten verlassen. Ich bitte die Konzertmeisterin, meine Geige zu spielen, ihren Klang zu prüfen, ihren Wert. Dass ich das Instrument jahrelang arg vernachlässigt habe, muss ich nicht erwähnen. Indira Koch hört das sofort. Das Instrument müsste gespielt werden, damit das Holz wieder in Schwingung gerät. Super Geige! Es sind Feinheiten, ja? Dass eine Geige wirklich nochmal im Saal ganz nach hinten trägt und so glänzt in den oberen Lagen. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Aber weißt du, was ich meine? The brand is Couturio, Michel Couturio aus Paris, I think. Die Marke ist Couturio, Michel Couturio aus Paris, glaube ich. Paris, ja. So... Also, was haben wir? Es handelt sich ziemlich sicher um ein französisches Instrument. Es befindet sich in einem ziemlich guten Zustand, ohne offensichtliche Sprünge oder Reparaturen. Und es ist eine ganze Geige, ein flaches Modell mit einem ziemlich unbeschadeten Hals. Zum Beispiel, ich spiele mit ziemlich viel Druck, ja, aber es gibt Geigen, da darf man überhaupt nicht drücken. Man muss lernen, wie man drauf spielt. Wirklich jede Geige spielt man. Aber deine habe ich jetzt ziemlich angepackt und das tat ganz gut. Um ein Streichinstrument erstrahlen zu lassen, müssen Künstler und Instrument eng miteinander vertraut sein. Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen? Wie reagiert das Instrument auf den Virtuosen, wie der Virtuose auf das Instrument? Letzten Endes ist es eine Art Seelenverwandtschaft der beiden, die beim Hören von Musik verzaubert. Entsprechend ist die Erkundung von Instrumenten Teil des Berufsbilds von Musikern, Geigenbauern und Restauratoren. Aber um das Wesen einer Violine, einer Viola oder eines Violoncellos bis hin zu seinen versteckten Potenzialen zu entdecken, braucht es mehr. Hingabe, Leidenschaft, mitunter sogar Besessenheit. Solche Attribute waren gewiss im Spiel, als ich vor einiger Zeit eine Gruppe brillanter Cellisten traf, um eine ganze Nacht lang das legendäre The King genannte Andrea Amati Cello von 1572 mit einer ganzen Phalanx anderer hervorragender Instrumente zu vergleichen. Geigenrestaurator Marcel Richters hatte The King gerade in seiner Werkstatt. Also es waren, ich glaube, 10 Instrumente auf einmal da oben, und wir haben also immer wieder verglichen, und dieses Amati Cello war einfach unfassbar. Das war also, ich würde sagen, das bestklingendste Instrument, was ich jemals gehört habe. Und die Spieler waren eigentlich auch alle der Meinung, dass das einfach nicht mehr zu übertreffen ist. Das gute Stück war halt 450 Jahre alt und da ist auch kein Ende abzusehen. Also die mehr davon, dass die irgendwann abgespielt sind oder totgespielt sind, die kann ich nicht bestätigen. Also wenn etwas tot gemacht wird, dann höchstens von schlechten Restauratoren, die irgendwie Holz rausnehmen oder in die Substanz in nicht wieder gut zu machender Weise eingreifen. Aber durchs Spielen werden die nicht schlechter, sondern sie werden eigentlich immer besser. Und das ist der große Unterschied. Das ist ein menschgemachtes Ding, was wie ein Kunstwerk ausschaut, was aber ein Werkzeug ist. Und zwar ein Werkzeug, was immer besser wird, je älter es wird. Und da gibt es meiner Kenntnis nach nichts anderes, was der Mensch jemals geschaffen hat, was da vergleichbar wäre. Und ich glaube, das ist das, was den Sonderplatz der Streichinstrumente ausmacht. Zusammen mit meiner Geigensammlerin bin ich auf dem Weg zu Holgate Gardiner. Ihr Interesse gilt einem Barock-Cello, für das sie 10.000 bis 12.000 Pfund zu zahlen bereit ist. Falls es für 13 weggehen sollte, werde sie sich monatelang ärgern, sagt sie, bereits leicht erregt, während wir zügig die Treppen zum Auktionsraum nehmen. Wir sind pünktlich und finden Platz in einer der vorderen Reihen. Nur noch wenige Versteigerungen bis zu ihrem Cello liegen vor uns. Als es dann endlich aufgerufen wird, vernehme ich ein schweres, tiefes Durchatmen neben mir. £24,000 anywhere. We're selling then at £24,000. All done at 24. Thank you very much. Der Hammer fällt. Innerhalb von nur einer Minute wurde das Cello von 10 auf 24.000 Pfund hochgesteigert. Ist meine Sammlerin enttäuscht? Im Gegenteil. Sie strahlt. Sie fühlt sich bestätigt. Sie hat das Cello in seinem Marktwert erkannt. Der teure Klang. Vom Wert der Violinen. Ein Feature von Heike Tauch. Mit Indira Koch, Michael Schnitzler, Marcel Richters, Rainer Leonard, Philipp Scott und James Buchanan im O-Ton. Erzählerin Claudia Mischke, Voice-Over Volker Risch, Ton und Technik Christoph Rieseberg und Angelika Bruchhaus, Regie Heike Tauch. Well, this is a pleasing instrument, but it's not a valuable instrument. Nun, das ist ein angenehmes Instrument, aber kein wertvolles Instrument. Es handelt sich um das, was wir auf dem heutigen Londoner Markt als Studentengeige bezeichnen würden. Sie würden dafür einen angemessenen Preis erhalten. Wenn wir es auf einer Auktion verkaufen würden, dann würden wir bei vorsichtiger Schätzung wahrscheinlich so um die 2.000 bis 3.000 Pfund ansetzen. Die Geige stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert und trägt ein Markenzeichen. Allerdings bezweifle ich, dass sie aus der Hand des genannten Geigenbauers selbst stammt. Ich denke, es ist eines dieser Instrumente, die in größerer Stückzahl gefertigt wurden. Es ist also das, was wir als gute Studentengeige bezeichnen, mit angemessenem Preis. Sie eignet sich für einen Großteil des Repertoires, aber Sie würden darauf wahrscheinlich keine Violinkonzerte von Brahms oder Tschaikowski spielen. Aber für private Konzerte und ähnliche Anlässe ist sie sicherlich mehr als zufriedenstellend. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunk 2013. Redaktion: Sabine Küchler.